Hallo und herzlich willkommen hier zu nun schon fünften Episode von Hirsemann, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer der Hirsemann und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser kleinen Sendung. Ja, diese Woche habe ich natürlich wieder die aktuelle Monday Night Raw und die aktuelle SmackDown Live Review mit am Start. Und ja, diese Woche ist das Ganze natürlich ein bisschen besonders, denn letzte Woche hat mich ja das WWE-Produkt jetzt nicht unbedingt überzeugt. Aber wir werden mal schauen, ob es diese Woche besser geworden ist. Und da fangen wir jetzt gleich mal mit der Monday Night Raw Ausgabe an. Denn dort kam unser WWE Raw Women's Champion Ronda Rousey zum Ring. Und sie hatte natürlich Natalya mit dabei. Und das Ganze sollte ein Tag Team Match zwischen Ronda Rousey und Natalya gegen Nia Jax und Tamina werden. Aber bevor die Ringglocke ertönte, kam The Riot Squad nach draußen, Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan, und die fertigen eben dann mit Nia Jax und Tamina zusammen die beiden Publikumslieblinge ab. Natalya wurde durch einen Tisch befördert und dementsprechend kam das erste Match nicht zustande. Danach war Alexa Bliss in der Halle zu sehen und sie hatte dann eben Sasha Banks und Bayley wieder am Start und im Endeffekt, als Kurzfassung, die Fans konnten wieder Fragen stellen. Es wurde unter anderem geteased, dass halt eben die beiden ein Tag-Team sein werden, das zum Beispiel um einen zukünftigen Women's Tag-Team-Titel antreten könnte. Und dann haben sie natürlich wieder erwähnt, wann jetzt Mickey James, Alicia Fox und Dana Brooke rauskommen und sie wieder hinterrücks attackieren. Und das ist dann auch passiert. Aber bevor diese drei Sasha Banks und Bayley angreifen konnten, hat es Alexa Bliss verhindert, was einen natürlich erstmal wundert, denn Alexa Bliss hat ja dann mehr oder weniger zu dieser Gruppierung dazugezählt, aber sie hat ja jetzt von Baron Corbin sie ist ja jetzt der Supervisor für die Women's Division und dementsprechend kann sie natürlich das hier nicht durchgehen lassen und setzt für später ein Tag Team Match an. Gut, die ersten paar Segments, die waren eigentlich ganz gut und ja, ich habe da eigentlich persönlich habe ich das ganz gut gefunden. Dann hatten wir eben das erste Match. Sasha Banks und Bayley gewannen hier gegen Mickie James und Alicia Fox. Und ja, das war ein ganz okayes Match, ganz normal. Nichts Großartiges, aber auch nicht schlecht. Und ja, das war halt eben so ein Match, um zum Beispiel auch wieder zu sagen, hey, Sasha Banks und Bayley, das ist halt echt ein gutes Tag-Team und die können in Zukunft echt mal irgendwie um den Titel kämpfen. Das, glaube ich, ist vor allem hier die Intention dahinter. Danach kam es dann zu einem kleinen Segment, wo Ronda Rousey und Alexa Bliss miteinander es zu tun hatten. Im Endeffekt hat Ronda Rousey dann eben gesagt, sie schaut selbst um einen Tag-Team-Partner für heute Abend. Und ja, denn es wird ja immer noch dieses Tag-Team-Match zwischen Ronda Rousey und ihrem Mystery-Partner gegen Nia Jax und Tamina geben. Danach kommt Baron Corbin nach draußen, beziehungsweise es wird ein Einspieler gezeigt, indem es eben darum geht, wie toll er ist, was er alles schon geleistet hat. Und ja, hier auf WWE.com steht Baron Corbins Rise to Power. Also ja, ich finde die ganze Baron Corbin-Geschichte jetzt nicht unbedingt so toll und das ist mir alles ein bisschen zu viel. Der General Manager sollte irgendwie nicht so viel eingreifen können, finde ich. Und das ist hier einfach zu viel und das irgendwie ist es auch nicht mehr tragbar, finde ich. Und ja, dann schalten wir Backstage. Dort sind Bobby Roode und Chad Gable und die wollen natürlich dann von Baron Corbin gegen die Authors of Pain ein Rematch bekommen. Und ja, der gute Baron Corbin setzt dann erst einmal das Match Drake Maverick gegen Bobby Roode an. AOP und Chad Gable sind alle vom Ring verbannt. Und wenn Robert, beziehungsweise Bobby Roode, wie er heißt, dieses Match gewinnt gegen Drake Maverick, dann werden sie eine Chance um den Titel bekommen. Danach kam Scott Dawson zum Ring, natürlich Scott Dawson von The Revival, und hatte natürlich auch Dash Wilder dabei und hat eben verkündet, dass er einem der Mitglieder der Lucha House Party eine Lektion im traditionellen 1 gegen 1 Wrestling erteilen werde. Und ja, ich habe mich erstmal gefreut, dass hier endlich mal diese bescheuerte Lucha House Rule endlich mal fallen gelassen wird. Aber Nein, so ist es nicht gekommen. Das war kein 1 gegen 1 Match. Wir hatten ein 3 gegen 1 Handicap Match unter Lucha House Rules. Sprich, Kalisto, Gran Metalik und Lince Dorado mussten sich natürlich immer wieder gegenseitig eintaggen. Aber im Endeffekt war es ein 3 gegen 1 Match und Lucha House Party hat gewonnen. Also ich muss sagen, das Match an sich war nicht schlecht. Lucha House Party ist eigentlich immer gut. The Revival ist auch meist immer gut. Aber ich finde die ganze Fehde hier irgendwie, ich verstehe, warum man da festhält, weil ja The Revival doch ein traditionelleres Tag-Team ist. Und ja, Lucha House Party sind halt eben 3 Leute und anscheinend will man hier den Konflikt zeigen, dass man 3 gegen 2 hat und The Revival natürlich ein normales Tag-Team-Match möchte und die Lucha House Party irgendwie ihre eigenen Regeln am Start hat. Aber ja, ich hoffe, da gibt es mal irgendwie ein gutes 2 gegen 2 Tag-Team-Match. Ganz normal, so wie es sein sollte und nicht diese bescheuerte 3 gegen 1, 3 gegen 2 Lucha House Rules. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich finde die ganze Storyline jetzt nicht unbedingt allzu spannend. Danach hatten wir die Drew McIntyre Appreciation Night. Ganz kurz gefasst kam Baron Corbin noch in den Ring, überreichte Drew McIntyre eine Goldmedaille der Exzellenz. Natürlich eine kleine Anspielung auf die Goldmedaille von Kurt Angle, nehme ich mal an. Und ja, im Endeffekt hat McIntyre darüber geredet, wie toll er ist und was er alles schon erreicht hat. Danach kam Dolph Ziggler nach draußen und hat gefragt, ob eben Drew McIntyre ihn vergessen hat. Denn sie hätten ja zusammen die Show dominiert und sie wären ja ein Tag-Team gewesen und hätten es zusammen geschafft. Wieso ist er jetzt hier nicht eingeladen zu dieser Appreciation Night? Und Dolph Ziggler hat dann eben den Satz gesagt, er sei das Gehirn gewesen und Drew McIntyre the Muscle, also die ausführende Kraft. Und dann kam halt eben Drew McIntyre auf den Entschluss oder auf die Schlussfolgerung, er sei alles gewesen. Das Hirn und ja, der Muskel und das komplette Paket. Und dann hat er zum Beispiel eben auch noch Drew McIntyre ein bisschen beleidigt, indem er auch gesagt hat, er hat ihn jetzt seit 10 Jahren endlich mal wieder relevant gemacht, dadurch, dass er mit ihm ein Tag-Team gemacht hat. Vorher war Dolph Ziggler unrelevant, seiner Meinung nach. Und das hat halt Dolph Ziggler wirklich dann den Rest gegeben. Und er ist dann auf Drew McIntyre losgegangen. Und ja, ich fand das eigentlich ganz spannend. Ich hätte das echt nicht kommen gesehen, dass hier Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler gemacht wird einfach. Weil ich habe mir gedacht, ja, Dolph Ziggler ist jetzt auch ein Heel. Die werden vielleicht irgendwie mal irgendwann wieder so ein Tag-Team sein. Aber erstmal haben die nichts mehr miteinander zu tun. Und ich weiß nicht, ich fand das Tag-Team eigentlich schon ganz okay. Fand ich eigentlich ganz gut, aber natürlich Dolph Ziggler als Publikumsliebling auch nicht schlecht. Zum Beispiel eben durch seine Fähigkeiten im Ring bietet sich das natürlich nochmal an, dass man hier sagt, ich habe hier ein Face, der hat was drauf, da kann ich Vollgas mitjubeln. Und der Heel zum Beispiel in Drew McIntyre, der hat dann eben ein bisschen rougher in Stil, alles ein bisschen härter und da finde ich, kann man schon gut eine Storyline machen. Ich finde auch gut, dass man hier eben Dolph Ziggler rausgeschickt hat bei dieser Appreciation Night von Drew McIntyre. Und somit macht auch die ganze Storyline, die jetzt hier aufgebaut wird, Sinn. Und so soll es auch im Endeffekt sein. Danach kam es auch prompt schon zum Match zwischen Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Und Dolph Ziggler gewann gegen Drew McIntyre nach einem Superkick, hatte aber noch Unterstützung von Finn Balor, der außerhalb des Rings, als der Referee am Boden war, noch eine Aktion gezeigt hat, die natürlich dann Drew McIntyre für den Superkick sehr schön vorbereitet hat und dann hat eben Dolph Ziggler dieses Match gewinnen können. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, so soll es eigentlich mal sein, dass endlich mal wieder die Faces bei Raw gewinnen. Es waren eigentlich immer nur Bobby Lashley, Baron Corbin und Drew McIntyre, die gewonnen haben, aber endlich mal hat einer von denen verloren und das tut auch wirklich mal gut, denn du kannst ja nicht immer gewinnen, das macht ja keinen Sinn. Dann kannst du auch die Storyline nicht vernünftig machen. Und hier ist auf jeden Fall gut, dass Dolph Ziggler eben diesen wichtigen Sieg mit nach Hause genommen hat. Danach hatten wir das Segment zwischen Elias, der im Ring war, und von Bobby Lashley und natürlich seinem Hype-Man Lee Rush unterbrochen wurde. Und Bobby Lashley hat natürlich wieder gepostet und Lee Rush hat ihm gesagt, welch eine Great Physique er hat. Und im Endeffekt wollte sich Elias das Ganze jetzt nicht unbedingt geben, ist mit seiner Gitarre dann die Rampe nach oben gelaufen und hat dann einen leicht überraschten Lashley attackiert. Und Leo Rush ist dann eben noch weggelaufen, beziehungsweise kam er nicht weit. Denn ein Finn Bella, der zuvor ja auch schon zu sehen war, der war auch hier beteiligt und scheuchte eben Leo Rush wieder auf die Rampe. Und dort wurde ihm eine Gitarre von Elias über den Rücken gezimmert. Genau. Also das gleiche wie vorher. Die Faces gewinnen endlich mal wieder. Die tun sich zusammen. Das können nicht nur die Bösewichte so ein Kurzzeitstable machen. Das können auch die Faces, die Publikumslieblinge. Und das schadet nicht. Und so soll es eigentlich auch sein, liebe WWE. Daraufhin gab es dann ein Segment zwischen Heath Slater, Rhino und Baron Corbin im Backstage-Bereich. Und hier hat ihm dann Baron Corbin gesagt, er hat bei Raw nur noch Platz für einen der beiden Superstars. Daher gab es später dann das Match zwischen Rhino und Heath Slater und der Gewinner wird seinen Platz bei Raw behalten und der Verlierer wird gefeuert werden. Danach kamen wir zu einem, ja, erstmal zu einem 1 gegen 1 Match. Eigentlich angesetzt zwischen Bobby Roode und Drake Maverick. Aber kurze Zeit nachdem eben das Match gestartet hat, kam ein Einspieler von AOP auf den Titantron, wie sie Chad Gable zusammenschlagen. Und daraufhin erschien ein Baron Corbin noch in dieser Szenerie. Und ja, er setzte kurzerhand ein Handicap-Match an. Ich finde das Ganze hier mit Baron Corbin echt langweilig und find's einfach nur doof, wenn er nur für die Heels da ist und nur denen irgendwie weiterhilft und das ist nicht die Aufgabe von dem General Manager. Und ja, dann wurde eben aus diesem 1 gegen 1 Match ein 3 gegen 2 Handicap Match. AOP und Drake Maverick gewannen hier gegen Bobby Roode und Chad Gable. Man muss noch kurz anmerken, dass ein Chad Gable im Verlauf des Matches eben dann noch dazu kam, eigentlich schon schwer angeschlagen war und ja, im Endeffekt hatten die beiden keine Chance und irgendwann wird es halt nochmal ein normales Tag-Team-Match zwischen den beiden Teams geben, aber ja, ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt dahin wollen und das Tag-Team zwischen Bobby Roode und Jack Gable ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was die WWE zu bieten hat, aber man wird sehen, was dort noch auf uns zukommen wird und was noch auf uns zugekommen ist, das war der gute Dean Ambrose, der hier ja, einen relativ besonderen Einzug hingelegt hat, denn mit Sirenen und mit Rot- und Blaulicht alles drum und dran und mit ein paar Leuten mit Gasmasken, er selbst hatte auch eine Gasmaske, ist er zum Ring gekommen und ja, im Endeffekt ganz kurz gesagt, kurz zusammengefasst, er muss sich hier gegen diese Leute schützen und ja, hat eben wieder das erzählt, dass er bei S.H.I.E.L.D. eben nur der dritte Mann war und dass sich keiner um ihn gekümmert hat. Und er hat auch ihm gesagt, Rollins wird die Intercontinental Championship verlieren. Und ja, dann kam eben auch ein Seth Rollins zum Ring, das Theme ertönte. Und die, ja, die Leute, die Dean Ambrose dabei hatte, hatten sich in Richtung der Rampe aufgebaut, aber Rollins tauchte von hinten auf. Und erledigte erst einmal die Gefolgsleute von Dean Ambrose. Dean Ambrose begab sich auf die Flucht, aber Seth Rollins ist ihm hinterher. Und dort hat ihm in den Zuschauerring eben hat Seth Rollins Dean Ambrose noch ein paar Schläge verpasst, ehe halt dann Dean Ambrose die Gasmaske gepackt hat und die dem guten Seth Rollins über den Schädel gezogen hat. Dann gab es noch ein Dirty Deeds außerhalb des Rings. Und dann haben noch die Gefolgsleute von Dean Ambrose Seth Rollins zurück in den Ring befördert und dort gab es erneut einen Dirty Deeds. Also ich muss sagen, das mit den Gasmasken verstehe ich nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu absurd. Aber sonst der ganze Auftritt von Dean Ambrose, ich fand ihn jetzt nicht unbedingt so schlecht. Und ich finde einfach, Dean Ambrose als Heel macht was her. Aber irgendwie muss man die Storyline hier nochmal ein bisschen verfeinern, denn irgendwas fehlt noch. Ich weiß nicht genau was, aber das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Noch nicht. Danach kam es dann zum sogenannten Loser Leaves Town Match zwischen Heath Slater und Rhino. Rhino hat ja in der Halle schon angekündigt oder nach dem Match dann eben angekündigt, dass er zurücktreten wird, dass das sein Karriereende ist. Und daher gewann auch Heath Slater gegen Rhino nach einem schnellen Match mit einem kurzen Neckbreaker als Finish. Und nachher wurde dann eben Heath Slater noch vom Baron Corbin seine neue Uniform überreicht. Er ist, er freut sich, dass Heath Slater noch da ist. Superman natürlich. Und hat ihm jetzt einfach, ein Referee-Shirt gegeben. Denn der gute Heath Slater wird jetzt anscheinend als Referee eingesetzt. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Ob er da irgendwie von Baron Corbin ausgenutzt wird und seine Vorstellungen im Ring als Offizieller durchsetzen muss. Da bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ja, wenn das jetzt das offizielle letzte Match von Rhino war und der wirklich jetzt einfach so klanglos einfach geht, dann finde ich es schon ein bisschen schade, denn man hätte auf jeden Fall so eine Show machen können, wo man sagt, hier ein paar Highlights von Rhino, dann hat er noch ein Tag-Team-Match mit Heath Slater und dann umarmen sie sich und dann ist das Ganze vorbei und dann hat er einen schönen Abgang und alle sind da, alle ECW-Leute zum Beispiel und sagen Lebewohl, aber wenn das jetzt so das Ende war, dann finde ich es ein bisschen schade und ein bisschen einfallslos von der WWE gemacht. Dann hatten wir ein Singles-Match zwischen Finn Bella gegen Jinder Mahal. Der hatte die Singh Brothers wieder mit am Start, aber Finn Bella hat gewonnen. Und die Singh Brothers wollten wieder eingreifen, aber Apollo Crews kam heraus. Apollo Crews, wo kommt der gute Mann denn her? Der kommt einfach raus und schaltet die beiden Singh Brothers aus und somit hat dann eben Finn Bella das Match gewonnen. Das Match war ganz gut. Finn Bella ist natürlich nie schlecht. Und Apollo Crews hat jetzt auch wieder eine sinnvolle Aufgabe im Roster. Und das finde ich auf jeden Fall mal gut. Danach hatten wir dann noch eine Attacke von Drew McIntyre, der hinterrücks im Backstage-Bereich Finn Bella attackiert hat. Und da wird auf jeden Fall nochmal drauf aufgebaut, eben dass hier Drew McIntyre Vollgas Finn Bella nochmal weggehauen hat. Und hier nochmal die Fehde nochmal um einiges interessanter wird. Danach hatten wir wieder einen kurzen Einspieler von Lars Sullivan zu sehen und da wurde eben wieder darauf hingewiesen, dass er noch nicht weiß, wo er landen wird bei Raw oder bei SmackDown, aber er wird dort auf jeden Fall für einiges an Terror sorgen. Dann kamen wir zum Main Event der aktuellen Raw-Episode und zwar zum Tag Team Match zwischen Ronda Rousey und Ember Moon, die ja jetzt hier als Partner von Ronda Rousey enthüllt wurde, gegen Nia Jax und Tamina und hier gewannen Ronda Rousey und Ember Moon gegen Nia Jax und Tamina und das Match war jetzt nicht sonderlich schlecht, fand ich eigentlich ganz gut. Ronda Rousey ist jetzt eigentlich auf einem guten Weg, würde ich sagen. Tamina finde ich jetzt nicht unbedingt so super im Ring. Nia Jax ist ja natürlich auch technisch nicht unbedingt die beste Wrestlerin, aber mit Ember Moon hast du dann noch auf jeden Fall jemanden dabei, der echt super im Ring ist und der auf jeden Fall die Leute unterhalten kann. Und hier haben endlich mal wieder in einem Main Event die Faces gewonnen und damit ging diese Raw-Episode auch off-air. Ja, ich muss sagen, es war eine bessere Raw-Episode. Aber mir fehlt irgendwie immer noch was. Es ist eigentlich nichts Neues. Es ist irgendwie immer die ganze Zeit Baron Corbin irgendwie dabei. Und der macht irgendwie irgendwelche bösen Sachen. Und hat eigentlich in fast jedem Match hier seine Finger im Spiel. Und das finde ich halt eigentlich nicht okay, weil der dafür ja eigentlich nicht da ist als General Manager. Und ich hoffe, dass die WWE das bald ändern wird und jetzt eigentlich bald wieder hoffentlich normale Raw-Episoden laufen. Denn wenn immer Baron Corbin immer bei jedem Match irgendwie was zu sagen hat, dann weiß ich es auch nicht. Das muss ja nicht unbedingt sein und das ist ja dann irgendwie auch ein Overkill. Dann hast du immer das Gleiche gemacht, immer hat er irgendwie noch eine Stipulation hinzugefügt und dann ist es halt nichts mehr Besonderes, wenn er das mal macht. Aber dennoch muss ich sagen, das war eine ganz okay Monday Night Raw-Episode. Auf jeden Fall besser wie die von letzter Woche. Und wenn es so weitergeht, langsam wieder nach oben, langsam wieder bessere Shows machen, dann finde ich das auf jeden Fall gut und hoffentlich geht man nicht wieder auf die alten Sachen zurück, die man in letzter Woche zum Beispiel gemacht hat, die ja nicht unbedingt gut ankamen bei den Fans. Also sollte die WWE jetzt einfach hier mal gucken, was die Zuschauer vielleicht auch mal sehen wollen und sich ein bisschen inspirieren lassen von den WWE-Fans. Und einfach mal gucken, dass zum Beispiel so ein Baron Corbin jetzt nicht immer überall zu sehen ist. Und einfach so das, was halt der WWE-Fan sich wünscht, einfach mal ein bisschen beherzigen. So, und an dieser Stelle gibt es jetzt wieder ein bisschen Halbzeitpausenmusik, würde ich fast schon sagen. Und nach diesem kleinen Musikeinspieler hört ihr meine Review zur aktuellen SmackDown-Ausgabe. Also bis gleich. Let's meet Bill, not content with what he has. He ain't worried about nothing, his main focus is his swag. Only worry about his image like he working at a Photoshop. Man on a mission, cause every night is a photo op. Disrespectful to the ladies, women, oh what have you. He was drunk up at a party, he would try to grab you. Try to abracadab you, make you disappear. Like listen here, let's hop into my van and go, no missing ear. Well I think it's crystal clear that he's trapped into a place where they'd rather Facebook you than to look you in the face instead of thoughts. They share them statuses, girls like who the baddest is. And I can't front put it up front cause I used to be the catalyst. But then I got older, yeah, and then the world got colder. Don't wanna say I told ya, but fuck it, I'ma say it clearer. Cause one day he's gonna wake up and he'll look into the mirror. Like I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, building places I can't reach. You know that I can use somebody. When you fall down, who you gonna call now? You know that I can use somebody. When you fall down, who you gonna call now? Call now. I'd like to take this time to introduce you to Stacy. She likes to take photos that a little bit racy. You think she slow it down and not be so explicit when you see the comments that she warrants and she solicits. Like, damn girl, you're beautiful. I'ma take you home and take a look at that ass and I'ma make you moan. You would think it's a precursor to the scheme, but she just think it's a light that's made by the cursor on the screen. And plus she getting wasted like a bell or a hula hoop. With herself, she's at war, kinda like a new recruit. Cause YOLO is the motto, that's exactly what she's told. It's spontaneity is what they selling. She's not sold, well, not completely. But she can't move discreetly, cause discreet doesn't get you 1,000 followers weekly. It might not be my place, but I'ma say it clearer. Cause one day she gon' wake up and look into the mirror. Like I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, building places I can't reach. You know that I can use somebody. When you fall down, who you gonna call now? You know that I can use somebody. When you fall down, who you gonna call now? Call now. So, kommen wir nun zur Review der aktuellen SmackDown-Ausgabe. Und diese startet, indem wir Charlotte Flair, Asuka, General Manager Paige und dann auch The Man, WWE SmackDown Women's Champion Becky Lynch, zusammen im Ring haben. Und natürlich, Becky Lynch ist hier ja die beliebteste Person im Ring, würde ich mal behaupten. Das The Man-Gimmick läuft auf jeden Fall für Becky Lynch ist aktuell im Moment alles super und es läuft alles so, wie es sein soll und sie hat es auch wirklich verdient. Und ja, sie hat eben noch diesen Beef mit Charlotte Flair und dort geht es halt auch darum, dass Charlotte Flair bei Survivor Series anstelle von Becky Lynch angetreten ist und eben auch gesagt hat, Becky Lynch war nur zu schwach und im Endeffekt ist das so die Kernaussage davon. Und ja, sie haben halt hin und her, ja, beleidigt ein bisschen und dann Asuka hat dann eben gesagt, sie besiegt beide und hat Becky Lynch gesagt, sie besiegt beide und Charlotte Flair auch. Also das Ganze war jetzt nicht unbedingt von großartigem Inhalt gefüllt, aber ich fand es trotzdem ganz gut, dass man hier wirklich drei der Top-Wrestlerinnen im Kader hier in einem Ring versammelt hat. Und ja, Becky Lynch ist dann rausgegangen und dann wurde eben dieser Vertrag unterzeichnet. Jedoch kamen dann Mandy Rose und Sonya Deville nach draußen und haben ihm gesagt, sie würden, könnten im Endeffekt beide besiegen. Und somit kam es dann eben auch später zu einem Tag Team Match zwischen den beiden. Das mal als Kurzfassung. Das Highlight-Video könnt ihr euch zum Beispiel auf dem WWE-YouTube-Channel angucken. Aber das ist so die Kurzfassung davon. Aber das, ja, das erste Segment war meiner Meinung nach echt, echt ganz, ganz toll. Danach hatten wir Shane McMahon, der The Miz vorschlägt, weil er ja mit Miz TV die Must-See oder Most Must-See WWE Talkshow in History hat. Soll er sich doch mal den neuen Daniel Bryan vorknüpfen, um aus diesem Mal ein paar Antworten herauszukriegen. Dann wurde natürlich wieder die Best in the World Trophy in die Mitte gestellt und The Miz hat dann ihm gesagt, zu Shane McMahon nicht vor der Trophäe, so wie man halt zum Beispiel, wenn jetzt zwei Erwachsene streiten, sagt einer, ja, lass das mal nicht vor dem Kind machen zum Beispiel. So behandelt The Miz hier die Trophäe und ja, das wird immer noch, hier wird irgendwie immer noch was kommen, denn die beiden haben ja vor kurzer Zeit ein Tag Team ja mehr oder weniger gegründet und irgendwas kommt da auf jeden Fall noch. Dann hatten wir das Match Mandy Rose und Sonya Deville und die gewannen gegen Charlotte Flair und Asuka. Ja, die haben nicht verloren, die haben hier tatsächlich gewonnen und zwar nach einem Pin von Deville an Charlotte, nachdem Asuka ihre Partnerin versehentlich abgeräumt hat. Zuvor hat Charlotte Flair aus Versehen Asuka schon mal einen Big Boot verpasst und dann kam Asuka in den Ring und hat eben auch Charlotte Flair eine verpasst und ja, man merkt natürlich hier, dass es kein eingespieltes Tag Team ist. Natürlich beide jetzt nicht unbedingt so gut aufeinander zu sprechen. Und Mandy Rose und Sonya Deville sind natürlich schon lange ein gutes Tag-Team. Natürlich auch, meiner Meinung nach, Anwärter auf die Tag-Team-Titel der Damen, falls diese mal eingeführt werden. Und ja, haben hier ein gutes Match gezeigt und haben hier auch gewonnen. Und ja, das macht alles Storyline-technisch Sinn. Und dann kann man das auch mal schon so durchgehen lassen. Dann hatten wir noch ein Triple Threat Match und zwar Jey Uso hatte Jimmy Uso mit am Ring und der gewann gegen Xavier Woods. Der hatte natürlich Big E und Kofi Kingston mit am Start und auch Cesaro war Teil dieses Matches natürlich mit Sheamus an seiner Seite dabei. Ja, die Matchzeit 9 Minuten, das Match war ganz gut, fand ich jetzt ganz gut und ist auch mal eine schöne Abwechslung. Denn sonst hat man ja meistens ein Tag Team Match, aber hier hat man einfach drei Mitglieder dieser Tag Teams genommen und einfach in ein Einzelmatch im Endeffekt gesteckt. Und das fand ich echt nicht schlecht. Das war ein schönes Match, war schön anzusehen. Und das wird auf jeden Fall, ja, wird noch interessant zu sehen werden, wer hier die SmackDown Tag Team Titel am Ende des Tages dann auch wirklich nach Hause tragen wird. Danach hatten wir ein kurzes Interview mit Rusev und Lana. Da wurde eben darauf zurückgeschaut, dass Rusev ja eine Chance gehabt hat um den United States Championship, aber Shinsuke Nakamura hat ihn ja hinterrücks angegriffen und im Endeffekt ist das Ganze nochmal da, um eben diese kleine Fehde nochmal ein bisschen zu hypen. So, danach haben wir The Miz im Ring und der hat natürlich den neuen Daniel Bryan am Start. Zuvor wird er von R-Truth und Carmella unterbrochen, die eine ihren bekannten Dance-Break einlegen und dann einfach wieder verschwinden. Danach kommt der neue Daniel Bryan zum Ring und sagt eben auch wieder, ja, die Fans haben so lange eben, oder beziehungsweise nachdem er wieder da ist, nicht auf ihn reagiert und das war nicht mehr so wie damals. Die Yes-Chance, die gab es nicht mehr so richtig und er hat sich das ganz anders vorgestellt und hat dann eben auch gemerkt, dass die Fans dir eigentlich nichts geben und ja, im Endeffekt ist er so wie WWE-Champion geworden. Und danach kommt dann auch noch AJ Styles nach draußen. Natürlich, Daniel Bryan machte hier mehr oder weniger die Fliege, schubste The Miz vor AJ Styles. Und das Ganze hat dann eben zur Folge gehabt, dass es später zum Match zwischen AJ Styles und The Miz kommen wird. Danach hatten wir ein Match mit Jeff Hardy gegen Randy Orton. Und das Match hat mir gar nicht ganz gut gefallen. Die beiden hatten eine Kurzzeitfehde miteinander und die hat man hier eben dann abgeschlossen. Und auf einmal hat man Samoa Joe in einer Bar gesehen und hier hat er halt eben dann Alkohol in der Hand gehabt und hat gesagt, ja, Jeff Hardy würde diesen ja auch gerne konsumieren und bräuchte das eigentlich im Endeffekt so eine Anspielung auf Jeff Hardys Suchtverhalten mit Alkohol, Drogen und so weiter. Und es hatte zur Folge, dass er abgelenkt war und Randy Orton somit das Match für sich entscheiden konnte. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Fehde zwischen Samoa Joe und Jeff Hardy sich entwickeln wird, denn das scheint mir alles großes Potenzial zu haben. Also ich hoffe, die WWE macht hier was Gutes draus. Danach hatten wir dann noch das Match, beziehungsweise den Main Event, AJ Styles gegen The Miz und AJ Styles gewann auch gegen The Miz. Der neue Daniel Bryan war in diesem Match als Ringkommentator tätig und wollte auch mehrmals eingreifen, hat aber nicht geklappt. AJ Styles hat hier gewonnen, aber danach gab es noch die Attacken von Daniel Bryan gegen AJ Styles, gegen sein Bein, beziehungsweise er hämmerte das Bein gegen den Ringpfosten. Und ja, es ist halt The New Daniel Bryan und ja, ich finde das Ganze aber nicht schlecht, muss ich ernsthaft sagen. Das war dann aber auch schon im Endeffekt die SmackDown-Ausgabe, aber die hat mir gut gefallen. Und der neue Daniel Bryan, das ist, ja, der alte ist ja auch irgendwann langweilig, das ist schon klar. Und der neue Daniel Bryan, der macht einfach hier mal frischen Wind in die ganze Angelegenheit und es schadet auch nicht. Weil AJ Styles war jetzt so lange WWE-Champion, da wird es auch mal irgendwann langweilig. Und Daniel Bryan bringt einfach nochmal ein bisschen Feuer in die ganze Sache und macht die ganze Storyline mit AJ Styles und dem WWE-Champion-Titel so nochmal um einiges interessanter. Genau. So viel zu SmackDown. Hier gab es jetzt nicht unbedingt so viel zu reden wie bei der Raw Review, hat aber einfach den Grund, dass, ja, im Endeffekt alles schnell gesagt. Es ist eigentlich nur ein paar Punkte, ein paar wichtige Punkte, so wie es sein soll und dann passt das. Genau, und ich muss wirklich sagen, im Endeffekt hat mir diese Ausgabe gut gefallen. Nur es hätte vielleicht noch ein Match mehr sein können, aber so mit vier Matches ist es auch absolut okay und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, die aktuelle SmackDown-Episode. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dort in der nächsten Woche noch kommen wird mit Jeff Hardy, Samoa Joe und mit AJ Styles und Daniel Bryan. Und was natürlich auch noch ansteht, ist Rusev und Nakamura, dass hier diese Fehde nochmal gepusht wird. Und dann auch, was mit den Damen passiert und Miss und Shane McMahon und ihrem mehr oder weniger Tag-Team. Also da kann man sich auf jeden Fall noch freuen, was nächste Woche passieren wird bei SmackDown. Natürlich kann man sich auch auf The Man Becky Lynch freuen. Das muss man auf jeden Fall auch zugeben. Und ja, ich bin gespannt, was bei der nächsten SmackDown-Episode auf uns zukommen wird. Mir hat es viel Spaß gemacht, diese Show anzusehen und mir hat es natürlich auch wieder viel Spaß gemacht, hier diesen Podcast aufzunehmen, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr mich wahrscheinlich wieder nächste Woche. Je nachdem, vielleicht auch schon am Donnerstag, so habe ich es aktuell eingeplant, aber wird sich zeigen, wie das Ganze zeitlich hinhauen wird. Und vorher hörte mich noch bei den Kollegen von Reds mit Hiesemanns Highlight oder Hiesemanns Highlight Reel, wie wir es ja nennen. Kommende Woche dann gleich mit zwei Highlights, denn diese Woche habe ich es aus zeitlichen Gründen leider nicht geschafft, aber dafür liefere ich nach und liefere natürlich auch zu den noch kommenden Shows mein Highlight und dementsprechend werdet ihr dann zwei Highlights bei den Kollegen von Reds.de zu hören bekommen. Genau, das war's an dieser Stelle mit hier zumal der Podcast. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und man hört sich auf jeden Fall bei der nächsten Episode von Hiesemann der Podcast. Ja.